Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer sich mit mir unterhalten möchte heute Nacht, das hier ist unsere bekannte Telefonnummer, die kostenfrei ist, 0800 5678 111. Und wer mir faxen möchte, kann das gerne tun unter 0800 5678 110. Ein Fax, eine Rückmeldung zur gestrigen Sendung. Und zwar, jetzt habe ich das durcheinander hier gebracht, von, ne, das lese ich euch gleich vor. Das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Dann fangen wir an mit Martin. Und Martin ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Martin, was ist dein Thema? Mein Thema ist, wie auch ganz kleine materielle Sachen ein Leben beeinflussen bzw. verändern können. Ganz kleine materielle Sachen? Ja. Zum Beispiel? Damit meine ich, ich war vor 4 Jahren mit meinen Eltern auf Fehmarn in einem Lokal. Ich habe dort Fischstäbchen gegessen. Ich war damals 14 Jahre alt. Und dort in diesem Fischstäbchen war eine Fischgräte drin, was ja auch eigentlich nicht sein sollte. Und die hat sich halt festgehakt bei mir in der Speiseröhre. Ja, dann sind meine Eltern sofort mit mir ins Krankenhaus gefahren. Es war ein Sonntag. Hat man dann in dem Moment Erstickungsanfälle? Ja, also ich hatte panische Angst, weil es hat sich auch alles verkrampft. Die hatte richtig drin gesteckt in der Speiseröhre. Und wir sind ins Krankenhaus und im Krankenhaus konnten sie mir leider nicht weiterhelfen, weil die Gegenstände, die sie hatten, die waren viel zu groß. Sie kamen gar nicht ran, weil die so tief drin saß. Dann sind wir weitergefahren bis zum nächsten Halstausend Ohrenarzt, der da Dienst hatte, Notdienst hatte, weil es ja ein Sonntag war. Der konnte mir helfen. Das Ganze hat aber insgesamt, bis sie endgültig draußen war, 1,5 Stunden gedauert. Und 1,5 Stunden Panik heißt das, ne? 1,5 Stunden Panik. Man muss ja immer auf den Speichel ganz normal immer wieder schlucken. Und das tut dann natürlich immer wieder weh, weil sie es auch zusammenzieht. So, und das war halt leider Gottes nicht das Ende und nicht das Schlimmste, sondern damit fing eigentlich, deshalb weil ich auch noch anrufe, alles erst an, dass ich nicht richtig essen kann, nichts Hartes seitdem. Seitdem? Das heißt, es ist... Wie kommt das? Nachdem mir das passiert war, war ich im Krankenhaus noch, in der Uniklinik hier in Essen, knapp ein halbes Jahr. Und ein halbes Jahr, deshalb? Knapp ein halbes Jahr. Sie haben mehrere Endoskopien mit mir gemacht, sie haben Tests mit mir gemacht, sie haben Watte zum Beispiel mit einer Flüssigkeit getränkt. Dann musste ich diese Watte runterschlucken, dann haben sie 4, 5 Röntgenaufnahmen gemacht, immer auf dem Weg, wie ich sie runterschlucke, ob die irgendwo hängen bleibt, dass man halt immer genau sehen konnte, wo die ist. Und man konnte halt überhaupt nichts feststellen. Dann hat sich eine Frau mit mir unterhalten, wie das ist und was es ist. Und sie hat mir halt erklärt, dass es halt nicht davon ausgeht, dass halt noch irgendwas drin ist, sondern dass es psychisch wäre. Und, also man hat nie, das halten wir mal fest, man hat nie diese Geräte mit irgendeinem Instrument rausnehmen können, sodass man sie gesehen hat. Ja, die Geräte, die haben wir direkt rausgenommen nach den 1,5 Stunden schon. Da war die ganze Geräte draußen. Ich dachte, es wäre irgendwie nur ein Rest drin geblieben. Daher die Nee, eben nicht. Das war alles psychisch, weil das genervt war. Das war alles danach von der Psyche her, dass ich halt immer, wenn ich was gegessen habe, ohne was zu trinken dabei, dass ich panische Angst bekommen habe. Obwohl die Speiseröhre und alles völlig in Ordnung war. Alles war frei, deshalb haben sie ja die ganzen Tests gemacht, die Endoskopie, es war alles frei. Ich habe mich halt aus dieser panischen Angst immer so verkrampft beim Essen, dass ich das Essen halt runterbekommen habe. Ja, was hatte denn das so für eine Folge? Konntest du nur noch Flüssiges essen in der Zeit? Ich habe erstmal nur Suppen gegessen, nur flüssige Sachen. Meine Mutter hat mir immer sehr viel Tomatensuppe gemacht mit Haferflocken halt drin, das auch, da weiß ich, sehr viel Astronautenkost im Krankenhaus bekommen. Und die haben sich mit dir im Krankenhaus ein halbes Jahr beschäftigt mit der ganzen Geschichte? Ein knappes halbes Jahr, ja. Da warst du auch im Krankenhaus gelegen, du warst stationär dort rein gewesen. Ja, genau. War denen denn von Anfang an klar, dass das ein psychisches Problem war? Oder haben die Die haben gesucht, denen war vorher sowas überhaupt nicht bekannt, überhaupt nicht. So, dann warst du ein halbes Jahr im Krankenhaus. Jetzt machen wir den Zeitsprung nach heute. Heute bist du 18 Jahre alt, hast du gerade gesagt. Damals warst du 14, als das passiert ist. Wie gehst du denn heute damit um? Es hat sich so weit verbessert, dass ich feste Sachen essen kann. Ich kann sie auch teilweise wieder ohne zu trinken essen. Mhm. Aber ich brauche halt sehr lange, um zu essen, sehr viel länger als andere Leute. Es hat sich halt über die 4 Jahre, sie haben gesagt, das wird ganz schnell wieder weggehen. Das wäre nur eine Reaktion daraufhin, eine Abwehrreaktion von mir, vom Körper. Und das Ganze hat aber 4 Jahre gedauert. Inzwischen kann ich essen, aber ich habe halt immer noch, mir ist es halt lieber, wenn ich was zu trinken daneben habe. Oder flüssiges Essen. Oder eine Suppe, flüssiges oder? Auf jeden Fall, sonst kommt halt wieder diese panische Angst. Kannst du Fisch essen oder gar Fischstäbchen? Ich esse inzwischen wieder Fisch, aber auch nicht jeden. Also ich esse Lachs oder Thunfisch oder sowas, aber so richtigen Fisch, so Forelle oder sowas mit Gräten. Ja, da kann ich mir das Ganze gut nachvollziehen, dass man da, wenn man einmal sowas erlebt hat, dann vielleicht sogar die Finger von lässt. Ja, das war also echt ein Schock fürs Leben. Mhm. Bist du denn danach, nachdem man gemerkt hat, dass das eine psychische Geschichte ist und dass da auch nicht der kleinste Rest von einer Gräte noch irgendwo in der Speiseröhre war, bist du dann psychologisch betreut oder behandelt worden? Ja, ich wurde da behandelt und zwar zweimal die Woche, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, hatte ich auch im Krankenhaus. Sie kam ins Krankenhaus. Ich glaube, ich meine, sie war auch im Krankenhaus, die Psychotherapeutin. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich war damals ja auch noch ein bisschen jünger. Mhm. Hat sich mit mir unterhalten und hat auch mit meinen Eltern sich unterhalten, dass meine Eltern mich unterstützen sollen. Das haben sie dann auch gemacht. Mhm. Und das hat mir persönlich nicht viel geholfen, finde ich. Mhm. Das hat halt die Zeit gebracht, die 4 Jahre. Hast du die Hoffnung, dass es sich vielleicht irgendwann so normalisiert, dass du wieder eigentlich ganz normal essen wirst können? Ich glaube, es wird so kommen, aber es wird noch dauern. Mhm. Also du merkst schon, in 4 Jahren merke ich halt schon einen Fortschritt, aber es ist halt noch nicht vorbei. Aber ganz langsam halt. Ganz langsam, ja. Jetzt kann ich oder wir gut verstehen, was du am Anfang gesagt hast. Die Formulierung war in etwa so, dass ganz kleine Dinge das Leben unter Umständen ganz groß verändern können. Ne? Ja, das ist halt eine riesen Umstellung gewesen. Mm-hmm. Und das alles wegen Fischstäbchen. Und Fischstäbchen dürfen eigentlich keine Geräten sein, ne? Ja. Mann, müsste man ja glatt die Firma verklagen, ne? Die machen da manchmal richtig Werbung ohne Geräte. Ja, genau. Und so. Vielleicht so lächerlich, wenn man das hört, aber wenn man das selber miterlebt. Ja, du hast es schon anschaulich erzählt jetzt, klar. Ja. Martin, auf dass du es in ein paar Jahren ganz vom Tisch hast und du wieder kräftig runterschucken kannst, ohne irgendwelche Nebengedanken oder so. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, aber eine andere Mail möchte ich euch vorstellen, im Vorlesen von Mario, der schreibt, hallo Domian. In der letzten Zeit gab es ja unglaubliche Dinge bei dir in der Sendung zu hören. Der Mann, der seine Heimorgel liebt, gab es wirklich, falls ihr nicht zufällig dabei wart, oder der andere Mann, und das war vor ein paar Tagen, der eine erotische Beziehung zu seiner Heimwerker-Kreissäge hat. Glaubst du das? Ja, ich muss euch sagen, ich glaube es wirklich. Wir haben, wir sind dieser Sache sehr intensiv nachgegangen. Und beide Anrufer sind absolut seriös. Und wie der Zufall es wollte, haben wir heute auch noch einen langen Brief bekommen von Joachim. Das war nämlich der mit der Orgel, der seine Heimorgel liebt. Das klingt jetzt für die, die das noch nicht gehört haben, wirklich völlig abstrus, aber es hatte schon einen sehr seriösen Hintergrund, als er sich dann lange mit mir unterhalten hat. Und er hat uns, ich muss trotzdem immer ein bisschen lachen, man möge es mir verzeihen, er hat uns ein Foto von der Heimorgel geschickt, die Rosa Linda heißt. Und den Fernsehzuschauern präsentiere ich mal dieses Foto. Es ist halt eine relativ normale Heimorgel, die schön ist, poliert ist, viele Tasten hat. Naja, halt eine Heimorgel, ich kenne mich da nicht so mit aus. Dann hat der Joachim ja auch erzählt, dass er nicht nur seine Heimorgel liebt, sondern auch eine Modelleisenbahn, so eine Lok, eine große Modelllok, die ungefähr 1 Meter lang ist. Diese Modelllok heißt Schnuffeloma. Und ein Foto von Schnuffeloma liegt auch hierbei. Für die Radiozuhörer, es ist halt so eine klassische alte Dampflok, so ganz in Schwarz und es dampft oben auch. Und etwas sehr Rührendes hat der Joachim uns noch dabei geschrieben, nämlich ein Gedicht, das er verfasst hat auf diese Schnuffeloma, auf diese Dampflok. Und ich möchte euch nur mal die den ersten Teil des Gedichtes, die ersten paar Zeilen vorlesen. Da heißt es: Geliebte Liaison, könnte ich dich doch umarmen, stählerne Schönheit, du und deinen mächtigen, warmen Leib fest an mich drücken, der die rote, heiße Glut in dir erahnen lässt. Also wenn das keine Liebe und wenn das keine Leidenschaft ist und wenn das nicht purer Sex ist, dann weiß ich es nicht. Also wir glauben es, ich glaube es. Und der Joachim übrigens hat uns geschrieben, weil er ganz glücklich war, von dem anderen Anrufer gehört zu haben, der seine Kreissäge liebt, weil er vorher gedacht hat, er steht mit dieser Leidenschaft, mit dieser Ambition alleine in der Welt und wir knüpfen die beiden jetzt zusammen. Vielleicht werden beide nochmal hier bei mir akustisch auftreten in den nächsten Wochen, wenn die beiden Lust dazu haben. Wenn ihr beiden zuschaut, ich mache mich nicht lustig darüber, ich finde das sehr schräg, ich glaube, das ist auch normal, aber ich habe auch Respekt davor. So, Yvonne ist 23 Jahre alt. Morgen, Yvonne. Hallo. Yvonne, was ist dein Thema? Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Es geht um meinen Sohn Oliver. Ja, was ist denn los mit dem Oliver? Ich habe im Juli 99, Entschuldigung, habe ich Zwillinge auf die Welt gebracht. Mhm. Ich muss sagen, es war durch eine künstliche Befruchtung. Ich hatte zwischendurch auch Lungenembolie gehabt. Also es stand sehr, sehr viel auf dem Spiel, dass die Kinder überhaupt gesund auf die Welt gekommen sind. Mhm. Die sind 6 Wochen früher gekommen durch einen Kaiserschnitt. Mhm. Und in der Zeit, wo wir dann erfahren haben, dass es ein Junge und ein Mädchen wird, kam dann halt schon öfter so ein Satz, naja, er will nur ein Mädchen haben, mein Mann jetzt. Mhm. Er will keinen Jungen haben, sonst müsste er mit dem Fußball spielen. Eben lauter solche komischen Äußerungen. Sonst müsste er mit dem Fußball spielen. Ja, und aber da freuen sich doch im Prinzip die Männer immer drauf, dass sie mit ihrem Sohn Fußball spielen können. Ja, das habe ich eigentlich auch gedacht, aber ich hab selber irgendwo als Spaß aufgefasst. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe einen angeborenen Herzfehler und bin jetzt, also durch die Schwangerschaft eben, musste ich nochmal operiert werden. Und deswegen sind auch die Kinder früher geholt worden. Mhm. Und wie gesagt, die Kinder sind im Juli geboren. Dann war ich im September schon mal im Krankenhaus zu einem Herzkatheter. Wir reden von 99, ne? Von 99, ja. Mhm. Und da ist der Kleine angeblich, also wenn ich das sage, ich habe immer gesagt, pass auf, ich lege dir 2 Kissen ins Laufgitter, lege die Kinder auf die Kissen drauf. Also du warst im Krankenhaus und du hast deinen Mann angewiesen, wie er sich um die Zwillinge kümmern soll. Ja, genau. Ja. Und ich lege 2 auf die Kissen drauf, dass wir mal ein bisschen was sehen, eben, es war im September dann. Ja. Und da ist der Kleine angeblich runtergefallen und gegen das Gitter geknallt und da war die Lippe blitzeblau und so dick wie das Näschen. Und da hat er mir angerufen, hat mir das gesagt, was passiert ist. Und da habe ich gedacht, naja, irgendwo, es kann zwar nicht passieren oder es darf nicht passieren, aber naja gut, lass es halt sein. Es ist ja nicht das zweite Schlimme, das in Anführungsstrichen passiert. Mhm. Und im Oktober dann sollte ich nochmal ins Krankenhaus zu einer Herzoperation. Mhm. Ich bin am 15. Oktober operiert worden. Moment, langsam. Als du dann aus dem Krankenhaus rauskamst, ja. Da hast du dir deinen kleinen Sohn angeguckt. War es denn da schon ein bisschen besser wieder? Oder? Ja, ich hatte meine Mutter, die hat mich nochmal angerufen und hat gesagt, Mensch, die Lippe, die ist blitzeblau und so dick wie die Nase. Und als ich dann heim bin, also ich habe es zwar noch gesehen, aber es war nicht mehr ganz so extrem. Mhm. Also ihr seid nicht, das heißt dein Mann oder deine Mutter, die Oma, ihr seid nicht damals direkt dann zum Arzt gegangen? Mein Mann hat angeblich einen Arzt angerufen, der Arzt hätte angeblich für eine Diagnose gemacht. Bloß das kann ich mir nicht vorstellen, weil ein Arzt darf das normalerweise ja nicht machen. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Erzähl mal weiter, du kamst dann wieder ins Krankenhaus? Und zur Herzoperation, ja, das ist richtig. Mhm. Und ich bin am 15. Oktober bin ich operiert worden und am 18. Oktober kam ein Anruf, oder am 19., 20., ich weiß nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall rief dann mein Mann an, ich muss es sagen, der Kleine liegt im Krankenhaus, die haben ihn geholt wegen einem starken epileptischen Anfall. Und ich denke, Mensch, naja, es wird nicht weiter schlimm sein, weil ich leide nur auch unter Epilepsie zusätzlich mit. Mhm. Habe im Krankenhaus angerufen. Ich muss sagen, das war an dem ersten Tag, wo sie mich von der Intensivstation auf die normale Station verlegt haben. Mhm. Und habe im Krankenhaus angerufen, habe gefragt, wir können Ihnen noch keine Auskunft geben, wir sind noch beim Untersuchen. Es ging 2-3 Mal so. Mhm. Und bin ich ja nervös geworden und alles, und habe gesagt, es kann nicht sein, dass ihr so lange untersucht. Der Kleine, der hat einen epileptischen Anfall. Mhm. Ihr wisst, was los ist. Ihr wusstet, dass ich das auch habe. Mhm. Und es kann nicht sein, dass ihr so lange untersucht. Ja. Und da sagt dann der eine Ärztin, naja, wir dürfen Ihnen keine Auskunft geben. Wir wissen, dass Sie im Krankenhaus liegen. Sie haben erst eine Herzoperation hinter sich. Sie dürfen sich ja nicht aufregen. Ja, dann bin ich mir erst recht irgendwo auf die Palme. Und habe gesagt, jetzt sagt mir, was mit seinem Kind los ist. Was war denn nur los? Na, er hat ihn angeblich fallen lassen. Er hat ihn angeblich fallen lassen. Halt. Die Ärzte sagen, dass er ihn fallen hat. Naja, die wollten ja mit der Sprache ja nur erst nicht rausrücken. Und aber die Ärzte haben dann irgendwann zu dir gesagt, sie vermuten, dass der eigene Vater den kleinen Jungen hat fallen lassen. Die haben erst einmal nur gesagt, die können mir nur sagen, ich darf froh sein, wenn der Kleine das überhaupt überlebt. Der Kleine würde im Koma liegen. Und da habe ich dann die Schwestern gerufen, ich brauchte erstmal Beruhigungstabletten. Und am nächsten Tag dann hatten sie mich dann wollten sie mich nach Meiningen ins Krankenhaus tun, wo der Kleine dort gelegen hat. Nun mussten sie den Kleinen aber nach Suhl fliegen. Und da habe ich dann eben erfahren, dass mein Mann 3 Tage später mit dem Kleinen erst zum Arzt ist. Und er hat den Kleinen... Drei Tage nachdem etwas passiert war? Nachdem das passiert ist, ja. Und er hat auch erst im Krankenhaus erzählt, der Kleine hätte sich am Bettchen gebocht und dann hat er während aus dem Arm gefallen und jeder hat halt eine andere Geschichte erzählt gekriegt. So, jetzt, das hört sich ja nur sehr schlimm an. Hat der kleine Junge das überlebt? Er hat es zum Glück überlebt. Ich muss sagen, es war sehr schlimm für mich zu der Zeit. Wie geht es ihm denn heute? Er ist schwer behindert. Wie behindert ist er? Ja, wie es genau wird, das wissen Sie jetzt noch nicht. Wir sind dann der Lauf von September bis Dezember in der Klinik. Ab Dezember bis letztes Jahr Oktober waren wir durchgehend in Reha-Kliniken. Yvonne, beschreib doch mal, was bedeutet denn, er ist schwer behindert? Naja, ich sehe es jetzt nur zu der Jasmin. Also die Ärzte haben damals schon gesagt, wenn er es überhaupt überlebt, er wird nie was können. Wenn ich ihn jetzt fütter, er macht zwar Fortschritte, kleine, aber er ist nie so weit wie die Jasmin. Kann er sich denn bewegen oder ist er gelähmt auch? Ja, er hat schon eine Spastik, ja. So, jetzt steht ja der ungeheuerliche Vorwurf im Raum, dass der eigene Vater, dein Mann, dass der seinen Sohn hat bewusst fallen lassen und sogar dann noch 3 Tage es verzögert hat, ins Krankenhaus zu gehen. Und das Kind lag im Koma, sagst du? Ja, der ist ins Krankenhaus gekommen und lag schon im Koma. Das heißt, dass im Prinzip dein Mann versucht hat, den kleinen Jungen umzubringen? So sehe ich das auch, ja. Aber jetzt nochmal zurück. Vermuten denn wirklich die Ärzte auch, dass es aufgrund eines Runterfallens, eines Falls passiert ist? Die Kinderärztin in der Klinik, wo er zuerst hinkam, nach Meiningen, die hat auch eine Anzeige gegen ihn gemacht. Und die war jetzt am 23. Oktober und er ist aber freigesprochen worden, weil keine Beweise da waren. Nun sag mal, die vermutet das auch, die Ärztin? Die Ärztin, ja. Ich hatte dann selbst mit ihr, nachdem es mir wieder einigermaßen besser ging, nochmal Kontakt mit ihr aufgenommen. Und die Ärztin sagt, also es kann eigentlich gar nicht passieren. Und wenn so ein Kind mal runterfällt, dann geht man wenigstens gleich zum Arzt. Das ist ja ungeheuerlich, was da geschehen ist. Wo lebt dieser Mann heute? Wir sind leider noch zusammen, weil ich Angst habe, dass die Kinder mir weggenommen werden. Du bist mit diesem Mann immer noch zusammen? Ja, obwohl du glaubst, dass dein Mann dein eigenes Kind hat eigentlich umbringen wollen? Ja, das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber... Kannst du mit dem überhaupt leben? Es ist schwer. Ich mache nur ständig Vorwürfe, bloß ich denke halt irgendwann, dass die Kinder werden mir dadurch weggenommen. Warum, langsamer, wieso hast du Angst, dass dir die Kinder weggenommen werden, wenn eigentlich dieser Vorwurf im Raum stand oder steht gegen ihn? Das ist richtig, aber ich war als Kind selber im Heim gewesen. 6 Jahre und ich habe 3 Selbstmordversuche hinter mir. Gut, das ist ja nun Vergangenheit. Wenn du jetzt ja, aber man ist dadurch vorbelastet und dann auch durch die Krankheiten und ich meine, man hört ja immer so viel und... Hast du dich denn mal schon mal erkundigt, wie das ist? Ob das Jugendamt Vertrauen in dich hat, wie die Situation wäre, wenn du dich trennen würdest? Oder machst du dich jetzt selbst... Oder das Jugendamt ist ja durch die Geschichte mit drin. Ganz am Anfang hat es geheißen, ich hatte die Scheidung schon mal eingereicht gehabt, ich würde die Kinder kriegen, aber nur, wenn ich mit meiner Mutter, also die Hilfe von meiner Mutter hätte. Und da ich ja, wie gesagt, selber im Heim war... Wenn du was von der Mutter hättest? Von meiner Mutter jetzt, wenn die mich dadurch unterstützen würde. Und sie hat immer gesagt, sie hilft mir. Ja gut, aber es kann ja nicht die Alternative sein, dass diese Kinder zu dem Vater kommen, wo der Vater so etwas... Ja, das ist richtig, aber die sehen das so, die haben keine Beweise vom Gericht jetzt. Und wie verhält er sich denn im Moment gegenüber seinem Jungen? Mal so. Also er ist nicht besonders hingebungsvoll oder zärtlich und kümmert sich jetzt besonders um ihn, weil er nur erkrankt ist, oder? Naja, er gibt sich schon Mühe. Wenn halt jetzt jemand da ist, dann halt ein bisschen mehr, aber ich denke halt irgendwo... Hast du nicht eine höllische Angst, wenn du aus dem Haus gehst und er ist alleine mit den Kindern, dass wieder irgendwas passieren könnte? Doch. Ja, hätte ich auch. Ist auch ganz normal, glaube ich. Wie sieht die Lage denn, wenn du jetzt in die Zukunft siehst, aus? Hast du dich jetzt damit arrangiert, abgefunden, dass du mit dem zusammenleben wirst? Na, ich habe jetzt, wo das alles eben passiert ist, ich hatte da einen Psychologen aufsuchen müssen, weil ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten. Es war wie ein Schlaf für mich. Und es geht teilweise, geht jetzt. Ich sage, na okay. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass eure Beziehung völlig kaputt ist dadurch. weil du ja offen, vermute ich, das Vertrauen vollkommen verloren hast. Ja, das ist richtig. Kannst du ihn noch umarmen, küssen, zärtlich sein zu ihm? Es fällt mir schwer. Schlaft ihr noch miteinander? Die letzte Zeit nicht. Hm. Also ist die Ehe eigentlich kaputt, ne? So gut wie, ja. Hm. Ich gebe mir zwar Mühe, weil ich sag mir, wie soll ich das jetzt sagen, seine Mutter halt, ich meine, sie gibt sich jetzt auch Mühe, sie kümmert sich mit um die Kinder oder sie will sich mit um die Kinder kümmern. Hm. Und ich sage halt auch immer, Mensch, Yvonne, ich finde es ja in Ordnung, dass du solche Vorwürfe machst und Glauben denn die Verwandten dir mehr oder ihm? Was jetzt da passiert ist, ihm. Ihm auch noch. Mhm. Also du hast niemanden, der da auf deiner Seite ist. Aber ich meine, wenn sogar von Seiten der Ärzte so eine Vermutung geäußert wird, gut, man kann es nicht nachweisen, aber allein die Vermutung von ärztlicher Seite ist doch ein Indiz dafür, dass da vielleicht was dran sein könnte. Oder ist da ja, klar, erheblich. Richtig. Und dann mit der Vorgeschichte, die du erzählt hast, dass er eigentlich gar keinen Jungen haben wollte. Ja, aber er hat halt gesagt, auch bei der Gerichtsverhandlung schon, wo ich das erzählt habe, es ging damals bei der ersten Gerichtsverhandlung nur eigentlich um Sorgerecht, weil ich ihm das auf das Bestimmungsrecht entziehen wollte. Und hat er halt gesagt, naja, ich soll nicht immer alles auf die Goldwaage legen, es wäre halt nur ein Spaß gewesen. Ja, solche Späße macht man aber genau nicht. Ne? Naja, und die Sachen halt auch, naja, es passt dann halt alles zusammen, weil das Unglück halt gerade passiert ist und ich hole dann halt alles raus, was er vor dem gesagt hat. Ich glaube, ich erahne, dass das ein sehr, sehr, sehr kompliziertes Gebilde ist um dich herum und juristisch und mit Jugendamt und allem drum und dran wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert ist. So vom ersten Eindruck her würde ich sagen und würde wahrscheinlich auch jeder sagen, mein Gott, die müssen sich trennen und vor allen Dingen müssen die Kinder von dem Mann weg und die Mutter muss sich um die Kinder kümmern. Aber du hast ja gerade schon angedeutet, dass es da gewisse Probleme gibt, die ich natürlich gar nicht beurteilen kann und in der Kürze der Zeit auch nicht kommentieren kann hier. Deshalb bitte, Yvonne, unterhalte dich jetzt gleich weiter mit meiner Psychologin, die in solchen Dingen, auch in solchen juristischen Dingen, ganz gut versiert ist. Hm. Ja, machen wir das so. Leg du bitte auf und die Elke ruft dich gleich wieder an. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Jörg, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jörg. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist eigentlich ziemlich weitläufig. Ich muss, glaube ich, ziemlich weit ausholen, um das irgendwie zu besprechen. Schaffen wir es bis 2 Uhr? Ja, ich denke schon, ja. Das ist einfach ein Stichwort, damit wir schon mal so bei der Sache sind. Sonst denkt man gleich, ich muss weit ausholen, dann lehnen sich alle Leute zurück und denken, ach du lieber Gott, jetzt... Nee, das ist so weit auch wieder nicht. Ja. Also mein Problem ist eigentlich so ausländische Heirat. Mhm. Und zwar fängt das dermaßen an, dass ich, also vor 3 Jahren, bin ich halt nach Thailand, also ich bin arbeitslos und mein Vater ist vor 4 Jahren eigentlich, 3,5, ist er gestorben und er hat, da er geschieden war, mir seine Lebensversicherung auszahlen lassen. Wie viel ist das? Das waren 250.000 Mark. Stange Geld. Ja, okay. Aber ich bin auch halt arbeitslos und ich muss halt davon leben, seit 4 Jahren. Und da bist du gleich mal nach Thailand gefahren. Gut, wenn man arbeitslos ist und so viel Geld bekommt, dann denkt man, man ist König von der Welt und man muss halt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie andere Leute regeln. Ich wollte unbedingt raus aus Deutschland und mal Urlaub machen. Warum bist du arbeitslos? Hast du keine Ausbildung oder funktioniert es einfach nicht? Nach der 10. von der Hauptschule ab und hab dann eine Ausbildung als Elektrotechniker gemacht. Abgeschlossen? Nee, abgebrochen. Mhm. Und seitdem habe ich auch keinen neuen Lehrplatz bekommen und war dann halt anders am Arbeitsamt. Aber man kriegt halt, abgesehen von irgendwelchen Hilfsarbeiten, kriegt man keine neue Stelle. Mhm. Ist sehr schwer. Mhm. So, gut, ich habe dann halt das Geld bekommen. Du bist nach Thailand gefahren? Ich bin nach Thailand gefahren. Urlaub machen? Ja, so ein Full-Inclusive halt, wie man halt dann lebt, wenn man 250.000 Mark bekommt. Ja. Und dann alles All-Inclusive gemacht und da waren halt so Busreisen bei. Ja. Und dann bin ich halt dann in dieser Gegend rumgefahren, halt von diesem Hotel aus, was ich gebucht habe. Das war alles geplant. Mhm. Und da war halt eingeplant eine 2-stündige Pause in einem kleinen Dorf. Mhm. Und da war halt so eine Bar. Und ich bin dann halt mit anderen Leuten aus diesem Verein, bin ich dann halt da reingegangen. Und da war eine Bedienung und die hat mich bedient. Und ich muss dazu sagen, ich bin halt jetzt 29 mittlerweile und ich hatte noch nicht sehr viel mit Frauen zu tun gehabt. Mhm. Und also ich verstehe schon, da war eine Bedienung, die dir sehr gut gefallen hat. Ja, sehr, sehr gut sozusagen. Und das war die erste Begegnung eigentlich mit einer Teilerinnerin. Und darf ich raten, du hast dich gleich in sie verknallt? Ja. Ja? Ja, das stimmt. Ja, das klang schon so. Ja, und... Was ist daraus geworden? Du hast dich beim ersten Mal... Ich habe sie zu einem Drink eingeladen. Mhm. Ich habe da mal einen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, möchtest du... Also, es war eigentlich... Also, sie konnte so gut wie überhaupt kein Deutsch. Mhm. Es war ein bisschen Tourismus da gewesen von Deutschen, aber... Also mit Händen und Füßen und ein bisschen Brocken Englisch habe ich da halt dann irgendwie zu verstehen ging, ob sie denn vielleicht was trinken möchte. Habt ihr was zusammen getrunken? Ja, im Endeffekt ja, weil der Chef das halt dann, das war eine kleine Bar. Und der ist, Chef was, ist, was, ja. Ist was Nahes daraus geworden zwischen euch beiden? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin dann halt wieder zurückgefahren, mhm. weil man musste nach 2 Stunden wieder in den Bus einsteigen. Mhm. Aber ich konnte sie nicht vergessen und deswegen bin ich halt dann auf eigene Faust nochmal zurückgefahren mhm. mit einem Leihwagen und hab sie dann nach der Arbeit nochmal eingeladen und sie hat mir halt dann halt so ihr Leben gezeigt. Mhm. Und das vermutlich arm, sehr arm. War sehr ärmlich, mhm. ja. Es war eigentlich so. Unter ihrer Würde. Und so, das ist jetzt eine Sache gewesen, die ist vor 3 Jahren passiert. Ja. Das erzählst du mir heute. Ich vermute, dass es da einen engen Zusammenhang zu heute auch gibt. Ja, wo ist die Frau heute? Wo ist die Frau heute? Heute ist sie bei mir und zwar, ich bin nach Hause gefahren nach meinem Urlaub, der ging 3 Wochen lang. Mhm. Und ich hatte aber ihre Adresse, ja. also von diesem Ort und ihren Namen. Mhm. Und ich habe einen Monat lang überhaupt nicht an sie gedacht. Ich habe mhm. einfach meinen ganzen Urlaub hinter mir gelassen, habe wieder versucht, Arbeit zu kriegen. Mhm. Und aber nach einem Monat ist das ungefähr dann wieder so aufgekommen. Ich habe wieder an sie gedacht mhm. und habe wieder versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, was im Endeffekt auch geklappt hat. Mhm. Und ja, sie hat mir dann halt zu verstehen gegeben, dass sie gerne bei mir wäre und mhm. ja... halt was man so ein bisschen mit, also mein Englisch ist auch nicht total perfekt, aber... Also ihr habt euch nochmal auseinandergesetzt und ja. sie hat gesagt, dass sie gerne zu dir käme, vermutlich auch, weil es ihr nicht gut geht oder weil die Lebensbedingungen ja. vielleicht nicht so gut sind. Heute ist sie nun bei dir. Bist du mit der Entscheidung froh? Also ich habe sie, also ich habe dann halt mich zu einer Behörde gewandt, und um leider Visum zu kriegen, mhm. ein Einwanderungsvisum, was auch geklappt hat, nach einer gewissen Zeit. Bist du denn eigentlich auch mit ihr verheiratet heute? Ich bin mittlerweile mit ihr verheiratet, ja. Hm? So. Jetzt haben wir die Fakten. Du bist arbeitslos, du hast 250.000 Mark geerbt. Nicht mehr. Du hast dich geerbt und verpasst. Ja. Warst in Thailand, hast ein Mädel kennengelernt und mit der bist du heute verheiratet hier in Deutschland. Ja, sie ist mittlerweile auch verdeutscht, also sie ist deutsch, ja. So, jetzt hast du mich heute Nacht angerufen. Das muss ja einen Hintergrund haben, einen Grund. Welcher der Grund ist das? Der Hintergrund ist, dass ich nach... ja, 1,5 bis 2 Jahren gemerkt habe, dass ich, also ich bin momentan der Meinung, dass ich sie, glaube ich, aus Mitleid und nicht eher aus Liebe geheiratet habe. Aber schon eine ganze Weile dann, ne? Nicht nur momentan. Ja, also ich kämpfe immer so da hin und her, weil ich kann mich nicht überwinden. Also ich auf der einen Seite denke ich, ich liebe sie, auf der anderen Seite vielleicht doch nicht. Weiß sie das? Weiß sie das? Nein. Hm. Wie ist denn euer Umgang miteinander? Ich versuche ihr es nicht zu verstehen zu geben. Aber spürt sie das nicht, dass du eigentlich... Ich weiß es nicht. Du spielst ja eigentlich eine Rolle, ne, im Moment. Ja, mhm. Schauspielerrolle, ja. Mhm. Ist sie berufstätig hier in Deutschland? Nein, sie ist Hausfrau. Das heißt, ihr hängt auch den ganzen Tag aufeinander? Ja, wir leben eigentlich von der Sozialhilfe. Mhm. Und nur mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Wo sind die restlichen 245.000 Mark geblieben? Der Urlaub war ja nicht so teuer wahrscheinlich damals. Nee, der Urlaub hat ein paar tausend Mark gekostet. Mhm. Ja, und der Rest ist halt über die 4 Jahre halt, man muss ja auch irgendwie leben. Mhm. Und ich habe mir einen Gebrauchtwagen gekauft. Mhm. Ha, hättest du mal irgendwo vielleicht einen kleinen Kiosk aufgemacht und ja, das Geld irgendwie hätte. Schlau investiert, dann hättest du jetzt was rausgehabt. Na gut, das ist nicht passiert. Jetzt ist die Frau in Deutschland und du hast das Gefühl, ich liebe die vielleicht gar nicht richtig, sondern ich habe die nur aus Mitleid hierher geholt. Das ist natürlich eine schlechte Lebensgrundlage, ne, für die, ja, für die Dauer. Ja, eine Beziehung auf jeden Fall. Ja. Sie hat jetzt durch die Heirat auch die deutsche Staatsbürgerschaft, ne? Ja, nach 1,5 Jahren. Nach 1,5 Jahren. Wie hat sie jetzt? Oder hat sie die schon? Die hat sie jetzt. Mhm. Was spricht denn dagegen, wenn du dir so unsicher bist, dass du noch eine Weile in dich hineinhorchst und letztendlich dann auch eine Trennung vorschlägst? Ich möchte sie nicht verletzen, weil sie ist ja eigentlich wegen mir, ist sie ja mhm. von Thailand aus nach Deutschland gekommen, hat ihre, ja, sie hat ja auch Familie da. Klar, das verstehe ich schon, aber das kann ja nicht bedeuten, dass du sie jetzt zeitlebens belügst und du bist ein junger Mann und sie ist vermutlich auch nicht älter als du. Dass ihr die nächsten 20, 30 Jahre auf eine Lüge miteinander lebt. Das geht ja nicht. Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich bin irgendwie immer hin und her. Also oft, dann gibt es Tage, wo ich sage... Du sollst sie auch nicht völlig im Stich lassen. Schätzt du denn diese Frau? Ja, ich möchte ja, dass sie auch weiterhin glücklich in in Deutschland lebt. Also sie wollte, ich habe also mit ihr geredet und sie möchte auch nicht zurück nach Thailand. Weil ja, das heißt, du kannst ihr doch auf jeden Fall, um die Verletzung etwas abzumindern, du kannst ihr ja deine Freundschaft anbieten. Vielleicht, du weißt ja gar nicht, wie es in der Frau aussieht. Vielleicht sieht das in der ja genauso aus, dass die dich auch eigentlich nicht liebt und sich auch nicht traut, es dir zu sagen, weil du sie wiederum hierher geholt hast und ein schlechtes Gewissen hat. Wie wäre es denn einfach mal, wenn ihr mal vorsichtig ein bisschen offen miteinander reden würdet? Um ein bisschen Klärung da reinzukriegen. Ja, das Problem ist, ich traue mich nicht so ganz, weil ich glaube, dass ich sie sehr verletzen werde. Ja, gut, aber ein bisschen musst du halt reden und wenn da ein bisschen Verletzung passiert, dann ist es auch okay, weil es ehrlich ist. Ja. Ich habe eigentlich auch somit blockierst du ihr ganzes Leben ja auch weiter. Wenn es auch eine schmerzhafte Trennung gibt, hat sie ja auch die Chance, vielleicht jemanden neuen kennenzulernen oder eine glückliche Beziehung aufzubauen. Ja, Im Moment blockierst du das. Ja, ich habe auch so ein bisschen gehofft, weil deine Hörerschaft ist ja auch relativ groß und mittlerweile, dass vielleicht so Leute sich auch angesprochen fühlen und vielleicht meinen Part vielleicht übernehmen könnten. Ach, das ist doch Unfug. Jetzt, du bist aber wirklich eine Flasche. Jetzt soll irgendjemand anders deinen Part übernehmen. Das musst du mit deiner Frau doch erstmal klären, eure Beziehung. Ich mag es aber gar nicht. Wie, ich mag's aber gar nicht? Nee, ich mag. Du magst es nicht, ja. Ja, ich verstehe ja schon, dass das eine schwierige Sache ist, aber das sind ja alle Ehrlichkeiten, die man in einer Beziehung austauscht, die dem anderen vielleicht nicht gefallen könnten. Das ist immer mit Hemmung verbunden und man traut sich nicht. Und da muss man halt ran. Was will man denn machen? Ja, aber wie? Indem du es sagst, indem du es freundlich sagst, dass eigentlich ja auch nicht mal alles so richtig in Ordnung ist zwischen euch beiden und dass vielleicht ein bisschen irgendwas sich verändern müsste. Das ist so einfach, aber ich kann es einfach nicht. Ja, dann versuch es einfach. Also irgendwo, nur ich kann nicht, so weit kommst du im Leben nicht weiter. Nur dazu sitzen, ich kann nicht, ist keine Lebenseinstellung, Mensch. Aber ehrlich. Ja, du musst einfach gesagt. Ja, aber irgendwann muss auch mal Butter bei den Fische getan werden. Das ist schwer. Ja, aber nur so geht's. Ich kann nicht. Ja, versuch es vorsichtig. Mach Ansätze. Unternimm zumindest ein bisschen was. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ja, aber ihr ist direkt ins Gesicht zu sagen. Ich weiß nicht, wenn sie zum Beispiel, sag mal, wie du hast gerade gesagt hast, dass sie eventuell mich auch nicht lieben würde, wenn das aber gar nicht stimmt und sie mich wirklich liebt. Ja, wenn. Kriegst du doch erstmal raus. Ja, du sitzt da in deinem Schneckenhaus und vor lauter Schissigkeit, die du hast, tust du gar nichts. Und hast der Ding und wartest. Ja, aber wenn ich sie wirklich verletze. Ja, vielleicht, manchmal verletzt man Menschen, indem man ihnen sagt, ich liebe dich nicht mehr. Aber dann ist es so. Aber ich weiß es ja auch gar nicht, ob ich sie wirklich nicht mehr liebe. Ja, dann denk erstmal drüber nach und dann mach den Mund auf. Und jetzt hören wir auf. Okay? Nicht tausendmal aber. Mach mich ganz verrückt. Tschüss, Jörg. So, meine Lieben, jetzt haben wir 1.33 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Okay? Und 4 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit Domian, WDR Telefon, Talkshow heute Nacht, freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt habe ich auch das Fax gefunden, was ich gerade vorlesen wollte, als Rückmeldung zu gestern. Und zwar ist das von Irmgard aus Freising und die schreibt: Domian, das junge Mädchen gestern, das durch eine Vergewaltigung schwanger ist, hat mich sehr beeindruckt. So eine tapfere Person. Aber sie sollte unbedingt bald ihre Eltern über alles informieren und zur Polizei gehen. Das hoffe ich auch, dass sie das macht. Ein SMS-Fax von Mark aus Eisenach. Und der schreibt: Domian, du alter Schwede, stimmt es, dass du nächste Woche bei Stefan Raab zu Gast bist. In der Tat, das stimmt. Nächste Woche Donnerstag bin ich bei Stefan in der Sendung. Ich bin schon sehr gespannt. Und eine E-Mail von Andrea, die schreibt, sehr verehrtes Domian-Team, ich bin die Andrea, 23 Jahre alt und ebenfalls eine große Bewunderin von Christian Wunderlich. Das ist noch eine Rückmeldung zu letzter Woche, zu Freitag. Die Sendung mit ihm war mal wieder ein Highlight und er und Domian haben perfekt miteinander harmoniert, fast wie ein Team. Und das ist auch mein Anliegen. Ich muss sagen, ich fände es genial, wenn die beiden, Christian und du, Domian, eine gemeinsame Sendung gestalten würden. Vielleicht so in der Art, dass Christian mit Jugendlichen über deren Probleme spricht und Domian mit den Erwachsenen. Das wäre doch eine grandiose Idee. Ja, sicherlich, das ist vielleicht eine schöne Idee. Und mal sehen, ob die Fernsehgewaltigen heute Nacht zuhören und sich von uns, oder das heißt besser von Andrea, inspirieren lassen. Alexander hat gefaxt und der wollte kurz mal was loswerden. Er schreibt, Domian, du bist ein Kotzbrocken. Und muss dir auch mal gesagt werden. Janina, 18 Jahre. Guten Morgen. Ja, hi. Hallo, Janina. Sagt man Janina oder Janina? Nee, ganz normal Janina. Janina. Jo. Und zwar, ich habe ein Problem. Ich meine, das Problem haben viele Leute, aber bei mir ist es ein bisschen extrem. Du bist verliebt. Nein, ich habe die absolute Panik vor Zahnärzten. Also das ist für mich der blanke Horror. Alleine hingehen kann ich schon mal gar nicht, weil dann komme ich sowieso nicht an. Also muss ich immer in Begleitung gehen. Das heißt, du haust vorher ab, kurz bevor es in das Haus reingeht. Machst du eine Liege? Genau, also wenn ich alleine bin, komme ich da echt überhaupt nicht rein. Wenn dann jemand dabei ist, dann sitzen wir im Wartezimmer, dann werde ich so nervös, dann bin ich die ganze Zeit nur noch wirres Zeug am Klappern. Wenn es dann reingeht, dann... Bitte? Ja, nee, ich sagte, aha, warte ich. Ach so, wenn es dann reingeht, also dann dauert es immer ein bisschen, bis die Zahnärztin kommt in die Sprechstundenhilfe, dann spiele ich wirklich jedes Mal ernsthaft mit dem Gedanken, das Fenster einfach wieder abzuhauen. Also ich muss mich jedes Mal echt zügeln. Aber, ja, wenn, aber du spielst nicht mit dem Gedanken aus dem Fenster, um dich zu stürzen von lauter Angst. Nein, es ist im Erdgeschoss, das ist kein Problem. Und wenn dann die Hast du denn schlechte Erfahrungen mit dem Zahnarzt, mit der Zahnärztin gemacht? Also naja, für mich waren Zahnärzte schon immer ein rotes Tuch. Warum? Was ist denn so schlimm? Ich finde das immer ganz, man liegt da ganz entspannt, man kriegt vielleicht eine Betäubung, aber na gut. Entspannt? Naja gut, aber es tut ja heutzutage gar nicht mehr weh. Du bist ja ein junges Mädchen von 18 Jahren. Ja. Ich kann mich daran erinnern, und du wirst es nicht glauben, als ich Kind war, musste ich zu einem Zahnarzt gehen, der ohne Betäubung gebohrt hat. Das war da noch nicht üblich, eine Spritze zu kriegen. Ich sag dir, das war der Horror. Das will ich auch gar nicht aushalten. Man hält es aus. Wenn das sein muss, hältst es aus. Deswegen erscheint mir das immer so Pipifax, wenn die Leute heute sagen, ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Man kriegt da eine Spritze rein und dann machen die da was. So leicht ist das nicht. Also bei mir, ich brauche nur die Geräusche zu hören. Ich brauche nur den Geruch zu riechen. Da tut mir schon alles weh. Und wenn es dann wirklich an die Zähne geht, das ist ein Schmerz. Also als ob ununterbrochen auf den Nerv gebohrt werden würde. Das ist einfach absolut krass. Es war auch schon immer so gewesen. Also meine Mutter und ich hatten immer super schlechte Zähne. Und mein Vater und meine Schwester hatten immer super Zähne. Also ich habe wirklich immer, wenn ich da war, ich habe immer mindestens ein Loch gehabt. Also das wollte ich ja nicht fragen. Wie sind die Zähne? Pflegst du deine Zähne denn ordentlich? Ich pflege meine Zähne ordentlich. Wie oft? Wollen wir mal gleich einen Termin. Ich bin der Fachmann in Zahnhygiene. ich frage jetzt mal, wie oft putzt du die Zähne? Ich putze sie morgens abends und benutze Mundwasser, naja gut, Zahnseide nicht. So, das ist die nächste Frage. Benutzt du Zahnseide? Nein. Nein. Zahnseide ist genial. Wenn man Zahnseide benutzt, ist man fast kariesfrei. Naja, benutzt du keine Bürstchen für die Zwischenräume? Was für Bürsten für die Zwischenräume? Nee, ja, ich bin nicht gut informiert. Du weißt es gar nicht. Es gibt so ganz kleine, feine Bürstchen, wo man so ping, ping, ping, ping, ping so durchgehen kann und das geht in ein paar Sekunden. Es ist wunderbar sauber und Ja, das Gemeine war ja auch immer gewesen, meine Schwester, die hat wirklich nie auf ihre Zähne geachtet. Sie hat teilweise so dick Belag gehabt und Süßigkeiten gefressen. Na gut, aber habe ich schon immer geachtet. Lass uns nicht über die Schwester reden, wir reden jetzt noch über dich. Also du putzt dir nur zweimal am Tag die Zähne. Was heißt nur? Ja, das normal. Ja, das könnte dann schon ein bisschen mehr sein. Also ich putze mir die jedes Mal nach dem Essen zum Beispiel. Ja gut, das ist natürlich sehr... So, hast du eine elektrische Zahnbürste? Nein. Sollte man sich auch zulegen. Ist nicht so teuer, wirkt Wunder, weil der Plack einfach besser abgeht. Dann gibt es, ich fühle mich jetzt ein zahnmedizinisches, dann gibt es so Anti-Plack-Spülungen. sind auch wunderbar. Sollte man auch so 2-3 Mal die Woche, finde ich, sollte man die anwenden. So, wenn du das alles machen würdest. Und dann gibt es noch einen Zungenreiniger, wenn du es perfekt haben willst, die Mundhygiene. Das ist so eine kleine Bürste, da geht man auf der Zunge hin und her und schrappt die Zunge sauber. Dann bist du kusshygienisch sauber und die Männer liegen dir zu Füßen. Das sind schon echt gute Tipps. Ja, wenn du dann alles machen willst, brauchst du es ja vielleicht gar nicht so oft zum Zahnarzt. Das wäre absolut genial. Also da muss ich auf jeden Fall mal drauf zurückkommen. Aber ich habe noch eine ganz andere, viel genialere Idee. Du solltest nicht zu dieser Zahnärztin gehen. Sie mag ja vielleicht eine tolle Frau sein, eine tolle Ärztin. Suche dir so einen richtig geilen, knackigen, jungen Zahnarzt. Wo du richtig mit Spaß, britzelst du dich schön auf vorher, mit Spaß dann dahin gehst und mit Schmackes deinen Mund aufmachst und ihm entgegenstrahlst. Ja, Domian, du unterschätzt die Lage. Du unterschätzt wirklich die Lage. Also es ist wirklich, also ich komme ja noch zum Höhepunkt. Ich habe es ja noch lange nicht auf den Punkt gebracht. Ah ja, der Höhepunkt, der interessiert mich natürlich immer. Ja, ja, genau. Also wenn ich dann schon mal da reinkomme und dann kommt die Zahnärztin, also ich bin ununterbrochen am Plappern, die kommt nicht an meine Zähne ran. Sobald sie auch nur den Versuch startet, irgendwie an die Zähne zu kommen, fällt mir irgendwas super Wichtiges ein. Ja, es ist die Frau. Es ist die Frau. Wenn es ein toller Mann ist, bist du so sprachlos und starrst ihn nur an. Ja, ja, es geht ja noch weiter. Dann, ich kann mir von meinem letzten Zahnarztbesuch erzählen, das war ganz vor 2-3 Jahren gewesen ungefähr. Da hat sie dann nachgeguckt und hatte dann 6 Löcher entdeckt. Als ich das erfahren habe, ich bin wirklich kreidebleich angelaufen. Ich habe angefangen, am ganzen Körper zu zittern. Mhm. Ich meine, ich habe nicht geheult, aber mir sind wirklich vor Angst die Tränen gelaufen. Mhm. Und ich konnte das natürlich nicht abstellen. Und die Zahnärztin konnte mich aber auch so nicht behandeln. Mhm. Also haben wir einen Termin für ein paar Tage später ausgemacht. Dann kam eine Anästhesistin. Ich wurde in Vollnarkose gelegt. Und dann ist sie an meine Zähne gegangen, ja, weil sie sonst nicht in der Lage war, daran zu kommen. Also da merke ich schon, dass es wirklich sehr ernst ist bei dir, wenn die eine Vollnarkose verpasst haben oder so eine leichte, weißt du, eine sehr leichte. Nee, ich war richtig in Vollnarkose, ich war richtig ein paar Stunden weg. Ja, Janina, Mann, also erstmal richtig Zähne putzen, damit du nicht oft hin musst. Ne? Und gute Zahnhygiene würde ich vorschlagen. Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja jetzt im Moment nicht so, dass ich Ruinen im Mund habe, aber ich weiß halt, dass ich einige Löcher habe. Mein Zahnfleisch bildet sich so. Ich meine, ich möchte ja nicht so oft. Ich würde auch gerne normal, wie jeder normale Mensch, alle halbe Jahr zum Zahnarzt gehen, ganz normal. Aber du bist ein junges Mädchen und junge Mädels sind, ist ja auch okay, eitel. Ne? Jedes junge Mädchen will natürlich schön sein. Du machst einfach mehr Eindruck bei den Jungs, wenn du schöne Zähne hast und wenn du einen frischen, schönen Atem hast. Das ist normal. Das ist mir natürlich auch klar. Ich würde es auch ganz gerne ganz normal machen. Ich schäme mich ja selber dafür. Aber ich bringe es einfach nicht fertig. Jetzt habe ich natürlich auch keine Idee, wie man dich jetzt richtig, abgesehen von meiner tollen Idee mit dem tollen jungen Zahnarzt. Das ist auch eine super Idee. Versuch's doch einfach mal. Manchmal wirken so ganz kleine dumme Tricks auch. Ja, ich meine, ich habe auch schon davon gehört, dass es Zahnärzte geben soll, speziell für Leute, die so Angst haben wie ich. Ja, gibt es, in der Tat, die, die mit Hypnose arbeiten und dann erst in Hypnose versetzen und dann erst anfangen. Und das soll echt Wunder bewirken. Allerdings weiß ich auch nicht, wo es die irgendwo gibt und ob es mal die in der Nähe gibt und überhaupt. Es gibt eine zahnärztliche Bundesvereinigung. Ruf da mal an, vielleicht können die dir da noch Tipps geben. Ja, stimmt, das wäre. Ansonsten hoffe ich, dass nicht mehr Löcher entstehen. Ja, ich hoffe auch, dass ich bald so weit bin, dass ich endlich schaffe hinzugehen. Ich meine, ich kotze es selber. Janina, alles Gute. Wir denken alle an dich und halten dir die Daumen. Okay, vielen Dank. Und deine Sendung ist absolut grandios, muss ich dir nochmal sagen. Danke dir sehr herzlich. Tschüss. Alles klar, ciao. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Malte, 20 Jahre alt. Halt, wo ist er hier? Hallo Malte. Hallo. Dein Thema? Ich bin da. Ja, ich höre es. Genau. Ja, mein Thema ist im Prinzip Ausgrenzung durch Hobbys. So würde ich das mal kurz und knapp sagen. Vermute mal, dass du auch ein eher eigenwilliges Hobby hast. Ja. Sammelst du vielleicht alte Fußnägel oder? Das wäre ja noch harmlos eigentlich. Es ist noch härter. Ich bin halt Rollenspieler und ich höre Heavy Metal. Ja, das ist auch harmlos. Ja, eigentlich ja. Das ist wirklich harmlos. Ich auch. Aber ich bin halt auch in einer Kirchengemeinde aktiv. Ah. Und da kommt dann der Konflikt. Heavy Metal in der Kirchengemeinde wird nicht so gern gesehen, ne? So ist es. Die singen lieber We Shall Overcome oder sowas, ne? Ja, keine Ahnung. Mhm. Wahrscheinlich. Evangelisch, katholisch? Evangelisch. Evangelisch. Ja. Und Rollenspieler. Das kriegen die doch gar nicht mit in der Kirchengemeinde, wenn du deine Rollenspiele machst, oder doch? Weiß ich nicht. Es spricht sich halt rum, weil ich halt so der... Ja, in unserer relativ kleinen Stadt, wo der bekannte bunte Hund sind. Ich glaube, jetzt überfordern wir ein bisschen die Zuschauer. Ich glaube, ganz viele Leute werden jetzt fragen, hä, Rollenspieler? Verkleidet der sich so wie im Karneval und läuft durch die Stadt irgendwie als Hans Dampf? Oder wie? Was ist Rollenspieler? Ja, was ist Rollenspiel? Das ist immer so eine blöde Frage. Mhm. Pass auf, stell dir doch einfach mal vor, du bist irgendwo Mach im Sherwood Forest. Was bin ich? Im Sherwood Forest. In Sherwood Forest? So. Was, wo, wie? Wo bin ich? In welchem Forest? Im Sherwood Forest. Wo ist das? Ja, in England. In England. Ich bin im England im Wald, ne? Ja, machen wir es mal ganz einfach. Kennst du doch, oder? Ja, aber sagen wir es mal ganz einfach, verstehen es alle Leute, ne? Ja, also Robin Hood. Genau, ja, natürlich. So, wunderbar. So, und stell dir mal vor, du gehst also durch diesen Wald und es ist irgendwie schöner sonniger Nachmittag, keine Ahnung. Ja. Und du siehst auf einmal auf einer kleinen Lichtung einen umgestürzten Karren, viel aufgewühlte Erde und in eine... Nach Westen führt also eine künstlich geschlagene Bresche ins Unterholz, an dem auch drei Stofffetzen hängen. Oh, da wäre ich ja aufgeregt. Da würde ich mein Handy nehmen und gleich die Polizei anrufen. Ja, okay. Du hast im Moment leider dort kein Netz. Ja, okay. Hm. Was machst du? Hm. Ich gehe erstmal hin und gucke mir die Sache von nahem an. Ja, du siehst, dass der Karren wohl irgendwie einem Händler gehört haben muss. Ja. Also irgendwie Tonkrüge, die zerbrochen sind. Es ist einige Töpfe, die irgendwie verbeult worden sind, einige Säcke Korn sind aufgeschlitzt worden. Genau, ich würde die Lage erstmal mir angucken und mal ein bisschen sortieren. Was ist passiert? Ist was geklaut worden? Ist jemand zu Schaden gekommen? Welche Spuren sind hinterlassen? So. Ja, bei genauerem Hinsehen siehst du ein paar Spurenflecken, die in dieses Gebüsch deuten. Würde ich sofort hinterher. Ja, du gehst also hinterher und nach einigen hundert Metern kommst du auch zu einem Lager, in dem drei finster aussehende Typen, so Marke, weiß ich nicht, Ringer, auf einen armen, recht wehrlosen Mann einschlagen. Oh. Mhm. Was tust du? Sag mal, du hast noch einen Knüppel in der Hand. Ja, hilfreich und edel und gut wie ich bin, würde ich natürlich mit dem Knüppel dahin eilen und auf die Ringer einpreschen. Ja. Ja, das ist im Prinzip Rollenspiel. Das ist Rollenspiel. Also, wo spielt ihr denn solche Spiele? Ist das jetzt ein reines Fantasy-Spiel oder macht ihr es auch real? Ja, beides. Also, durchaus. Also, hauptsächlich in der Fantasie, so wie wir es jetzt im Prinzip gemacht haben, halt am heimischen Herd. Mhm. Da sitzen ein paar Leute zusammen und da gibt es wahrscheinlich so Vorlagen, es passiert das und das, was würdest du dann und dann machen? Ne? So. Ja, also sowohl als auch. Gut. Also, bei uns ist es so, wir sind inzwischen, also ich spiele es schon seit 10 Jahren rund, also so erfahren, dass sie uns diese Geschichten selber ausdenken. Das ist also so. Dieses Prinzip, einer ist... Das haben wir, glaube ich, jetzt wirklich, haben wir jetzt alle verstanden, wie das funktioniert. Und da ist doch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ist doch eine tolle Fantasiegeschichte auch. Und ja, aber es ist halt immer das Problem, dass das könnte ja irgendwie gegen den christlichen Glauben verstehen. Ja, ich glaube, dass die Musik noch mehr die Ursache ist. Ne? Heavy Metal, hat sowas mit schwarzer, also mit teuflischer Musik zu tun. Ja. Satansmusik, ne? No Mercy und so. Ja, keine Ahnung. Wobei ich auch sagen muss, dass ich solche Bands ja gar nicht höre. Und das versuche ich eigentlich auch den Leuten immer klar zu machen. Mhm. Also die Bands, die sich wirklich auch satanistisch geben, die höre ich gar nicht. Die interessieren mich gar nicht. Kriegst du denn richtige Repressalien zu spüren von der Kirchengemeinde, von deinen Kumpels da oder von den Mitgliedern? Teilweise ja. Also ich bin ja auch im Kirchenvorstand. In welcher Form machen die Leute dir denn zu schaffen? Also es ist halt so, dass drei Leute da ganz massiv gegen mich angehen in diesen Sitzungen, wenn ich irgendwie einen Vorschlag habe oder eine Meinung vertrete. Mhm. Dann sind also diese drei Leute also grundsätzlich schon mal ganz anderer Meinung. Grundsätzlich, da geht's dann gar nicht um Musik oder so. Die sind einfach nur gegen dich, weil die dich nicht mögen. Das, was ich sage. Dann würde ich ganz einfach mal in einer solchen Situation vielleicht mal das thematisieren, dass du den Eindruck hast, dass hier einige Leute sind, die denen es jetzt gar nicht um den Sachverhalt geht, sondern die grundsätzlich etwas gegen dich haben. Und du vermutest, es liegt daran, an deinem Musikgeschmack und das, was du in deiner Freizeit tust. Und dann erklär den Leuten noch mal ganz einfach ein bisschen, so wie du es mir gerade auch erklärt hast, was Rollenspiel ist. Vielleicht wissen die es gar nicht richtig. Ja, das habe ich schon versucht. Also ich habe ja schon die Gespräche gesucht, so ist es ja nicht. Mhm. Nur die versuchen halt irgendwie, dem dann auch auszuweichen. Also sie würden auch nie, also mir offen ins Gesicht sagen, so, wir haben was gegen dich, weil wegen deiner Musik oder so, sondern das dann musst du ganz einfach sehen, dass du einfach mehr Leute um dich herum kriegst, Koalitionen bilden und denen letztendlich immer vorwerfen, dass sie intolerant sind. Das auch, was ist das für eine christliche Einstellung, dass man Heavy-Metal-Musik ablehnt? Was für ein Unfug, da redet man auch gar nicht drüber. Ja, ich kann es halt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also der Hammer, der kam vor 3 Tagen, da bin ich dann vom Freund angerufen worden und der hat mir dann gesagt, dass eben jemand aus dieser Gemeinde gesagt haben soll über mich, dass ich also inzwischen einem satanischen Kult angehöre und nur in der Gemeinde bin, um die zu infiltrieren und von innen heraus zu zerstören. Es ist doch so albern. Du kannst dem doch nur entgegenwirken, indem du da offensiv auftrittst und immer wieder das Gespräch auch mit den Leuten suchst, die dich oder die vielleicht sogar ein bisschen blamierst, die Leute, die da schlechte Stimmung gegen dich machen. Und hol dir einfach Leute auf deine Seite. Das ist doch die übliche Art, um gut dazustehen, um etwas durchzusetzen. Ja, das versuche ich ja auch. Dann musst du weitermachen jetzt. Ja, wahrscheinlich schon. Und vor allen Dingen bleib in der Gemeinde. Lass dich deshalb nicht rausekeln. Nee, das auf keinen Fall. Und schlag doch mal einfach vor, dass die so einen richtigen Heavy-Metal-Gottesdienst mal machen sollen. Das ist eine coole Idee. Warum nicht? Also, ja, können wir echt mal versuchen. Ne? Und dann lädst du die alle ein und sagst, na, war jetzt der Leibhaftige hier oder war es einfach auch gut? Ja. Ne? Die Idee ist klasse. So, ich hoffe, das funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann informierst du mich vorher, okay? Ja, kann ich machen. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Malte. Tschüss. Ramona, 14 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ramona, noch nicht müde? Doch, sehr müde. Mann, denke ich. Ich schaue schon von Nervosität am Strohhalm rum. Also. Brauchst aber gar nicht sein, nervös. Hier passiert nichts. Ja, mein Thema geht um Familie. Also Familie. Ja. Mein und deine Familie. Ja, genau. Mein Vater, der ist, ja, irgendwie scheint er in der Steinzeit zu leben oder so. Warum? Wie ist er drauf? Ja, weil irgendwie er hat was dagegen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ja, letztes Mal die Situation war Freitag, ich war bei meinem Opa. Da meinte er so zu mir, der Sven, das war ein Kollege, er meinte, er wollte mich was fragen von meiner Cousine, sie war da, fand die ganz gut aussehend und so. Und da wollte er mich fragen, ein paar von meiner Bekannten, das war Geburtstag meines Opas. Moment, nicht so viel, jetzt habe ich so viele Namen dran. Du warst bei deinem Opa? Ja. So, genau. Und was solltest du da fragen? Der Sven wollte mich was fragen. Der Sven ist ein Freund? Ein Kollege. Von deinem Vater? Nein, der Sven ist ein Kollege von mir. Ein Kollege, ein Freund von dir? Ja, genau. Aha, ein Kollege. Aha. Ja, ich bin sehr nervös, also. Ja, ja, ist nicht schlimm. Der ist auch in deinem Alter? Der ist 15. 15, Der war also auch bei dem Opa? Ja, er wohnt da ein paar Häuser weiter. Und bei ihm waren auch noch Kollegen von mir, Christian und Sebastian. Ja, und dann wollte er mich was von meiner Cousine fragen. Der Sven? Ja, genau. Meine Cousine ist jetzt, glaube ich, auch 15, die wird bald 16. Und ja, da wollte eben halt nicht, dass die anderen, also meine Bekannten standen am Balkon, der wollte nicht, dass sie das hören, was er mich fragen wollte. Dann geht er zu so einer Ecke von dem Haus gegangen. Ja, meine Mutter beschwert sich, dass sie was aufholen. ja, der wollte es nicht, dass wir das hören und dann, als ich dann reinkam, meint meine Mutter so, ja, dass mein Vater sich deswegen aufgeregt hätte und dass ich um die Ecke gegangen bin, weil er mich was fragen wollte. Ach so, weil du mit dem Sven um die Ecke warst, da hat dein Papa gedacht, ihr macht da Sachen, die man nicht machen soll. Ja, und dann hat sich er dermaßen aufgeregt, dass so ein Spruch kam wie, habe ich eine Tochter oder, ja, Flittchen oder so. Ehrlich? Nur deshalb? Ja, ja. Und du hast wirklich nur mit dem, der wollte das ja, der wollte dich was fragen, wegen der Cousine da. Genau, ich fand die sehr gut aussehend. Er war scharf auf die Cousine und wollte dich was fragen dazu. Genau. Und kommen solche Situationen öfter vor, dass der Papa sowas sagt? Ja, er meint das nicht so, das weiß ich, aber er passt nicht sehr gut auf, was er sagt in letzter Zeit. Ist ja auch, finde ich, auch ein bisschen verletzend, ne? Ja, ich war enttäuscht, dass er sowas von mir denkt und sowas sagt. Nun ist deine Mutter ist da im Hintergrund, ne? Habe ich gerade gehört. Und die hat das Ganze ja auch da mitgekriegt. Meine Mutter sitzt im Wohnzimmer, ich sitze in der Küche. Achso, die Mama sitzt im Wohnzimmer. Hallo Mama. Ich bin war die nicht auch ein bisschen sauer, dass ihr Mann die eigene Tochter dann so betitelt hat? Ja, genau. Und dann hatten meine Mutter mich verteidigt und dann gab es Streit zwischen den beiden deswegen. Und dann hat mein Vater mich letztes Mal zu meiner Ärztin gefahren und dann hat er mit mir geredet, wir sind das Trinken gegangen, Kakao. Und meinte er so zu mir, ja, ich meinte das nicht so, wie ich das jetzt gesagt habe. Da hat er mir erzählt, er meinte nur, dass Ja, er nicht will, dass ich so genannt werde. Wie, er will nicht, dass du so genannt wirst, aber er... Nur weil meine, ach nur so, weil ich in Herne mehr so Kollegen habe als Kolleginnen. Mhm, mh. Deswegen. Ja, aber ich finde das auch nicht nett von deinem Vater. Ich meine, es gehört ja gerade, deine Mama scheint ja richtig Vertrauen zu dir zu haben. Ja, genau. Und Vertrauen ist ja nun mal das, die beste Verbindung, die Menschen miteinander haben. Ne? Wenn man da gleich hysterisch und panisch wird, wenn du mal mit einem Jungen ein paar Minuten alleine irgendwo in der Ecke stehst, ja, dann wird es ja immer schlimmer demnächst, wenn du älter wirst auch. Ja, ich bin jetzt 14 und Der sitzt dir ja nur auf der Pelle, wenn du erstmal 16 bist. Dann der schickt dir ja einen Detektiv auf den Hals, ne, damit. Ja. Ja. Vielleicht kannst du ihm das ja auch klar machen, dass das es auch eine Sache des gegenseitigen Respektes ist, dass du sagst, ich erzähle dir alles, was wichtig ist, und ich mache nichts hinter deinem Rücken, aber du musst mir halt auch ein bisschen Vertrauen schenken. Ja, außerdem, ich habe ja außerdem einen Freund. Ach, du hast auch einen Freund. Der hört leider gerade zu, glaube ich. Aha. Ich habe ihm das versehentlich erzählt, hatte ich eigentlich nicht vor. Ach, ist doch toll, grüß mal ganz herzlich. Wie heißt er denn? Felix. Felix, hallo Felix. Ja. Ja, guck mal, du hast sogar einen Freund. Ist dein Vater denn damit einverstanden, dass du diesen Freund hast? Ja, er findet meinen Freund auch ganz nett und so. Und dann sagt er auch immer so den Spruch, ja, du hast doch einen Freund, warum hast du dann noch so andere Kollegen und so? Ja, aber du kannst ihm auch klar machen, dass man, wenn man mit einem Jungen zusammen ist und nicht gleich immer mit dem ins Bett geht, ja. sondern dass man auch gute Freundschaften mit Jungen haben kann, jetzt in deinem Fall als Mädchen. Ja, ich war ja davor circa ein Jahr mit dem Sven zusammen. Mhm. Ach so, du warst mit dem ein Jahr zusammen. Ja, und jetzt sind wir einfach noch Freunde, und ich finde das besser, als wenn wir Streit haben oder so. Na klar. Also ich finde, ihr solltet da, ihr beiden Mädels, deine Mama und du, nochmal gezielt auf den Vater einwirken. Dass ihm das auch so klar machen, dass er einfach da ein bisschen mehr vertraut. Meine Mutter lacht schon hier wieder. Was sagt sie? Also zwischen meiner Mutter und meinem Vater sind auch 15 Jahre Unterschied. Deine Mutti ist jünger. Ja, mein Vater ist jetzt immer, wie alt ist Papa? Guck mal, wie schwer das ist. Ramona, gib mir aber eben die Mama, wenn sie mag. Ja, okay, möchtest du? Ja, okay. Jetzt habe ich die Mama. Wie heißt die Mama denn? Ja, 42. 43, und wie heißt du? Liane. Ja, richtig. Ist das wirklich so krass, dass dein Mann, dass der Ramona ja, so gesagt hat? Ja, unheimlichen Zoff. Ich hatte bald eine Woche nicht mit ihm gequatscht. Ja, finde ich auch ein bisschen hart. Also darf man nicht mit dem Mädchen umgehen. Nein, ich habe gesagt, der verliert das totale Vertrauen. So ist es, genau. Ganz genau. Und dann macht sie noch mehr Heimlichkeiten hinterher, ja, wenn sie Angst hat. Genau, und vor allen Dingen ist er dann so, ich weiß, dass er nur besorgt ist, das weiß ich. Aber Leute, mit drei Jungs ziehen die los. Ja. Nur sie mit drei Jungs, was die Leute... Und das ist ganz schlimm. Ja, die Leute sind nicht wichtig. Wichtig ist das Vertrauen, das er zu seiner Tochter hat, ne? Ja, nur darum geht es, ne? Ganz genau. Und weil ich finde, so einem 14-jährigen Mädchen zu sagen, du benimmst dich wie ein Flittchen, finde ich schon hart. Ne? Mhm. Also, da war sie auch sehr verletzt. Er ist sehr bitterlich geweint. Und deswegen habe ich zu ihm gesagt, das darfst du nicht nochmal machen. Ich sage, bitte, ich sage, machst du das nochmal, sag ich, dann kracht es noch mehr. Meinst du denn, dass du ein bisschen Gehör gefunden hast bei ihm? Ja, ich hoffe. Also er sagt, ihm tut das doch leid, dass er es gesagt hat. Ne? Sag mal, der Domian hat auch geschimpft. So geht das nicht. Nee, ich habe ja auch mit ihm geredet. Ja, total. Klar. Ja. Und ich habe ihm auch gesagt, also du verlierst das Vertrauen. Er war immer ein guter Kumpel für sie und für den Jungen, immer. Ja, ihr seid immer für die Kinder da. Sind zwei Kinder in der Familie. Ja, der Sohn ist schon groß. Ja. Und sie hatte immer Vertrauen zum Vater. Ja. Und jetzt auf einmal ist er, ja weiß ich nicht, weil sie flügge wird oder... Klar, Väter reagieren oftmals auch so, wenn gerade die Mädels, also die Töchter, ein bisschen dann flügge werden und mit Jungs und so. Aber sie hat ja auch einen Freund, hat sie mir erzählt. Ja, die hat einen Freund. Ja. Das ist auch ein ganz netten, ganz lieben. Und mir ist lieber, ich weiß, mit wem sie zusammen ist und loszieht, wie wenn ich das alles nicht weiß. Also ich hoffe, dass das biegt sich doch wieder hin. Ja, hoffe ich auch. Du musst das ein bisschen im Auge haben. Aber ich glaube, wenn du ihm das klar machst, dass er damit mehr kaputt macht, als denn rettet, dann klappt das auch. Okay. Du grüßt mir die Ramona nochmal herzlich. Ich grüße die Ramona nochmal. Und Liane, mach's gut, schönes Wochenende. Danke auch. Tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns hier, von Domian, in meinem Team. Ich bedanke mich bei meinem Team. Bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Jan Hölz, Leo Scholten, Pamela Koppay, Thorsten Pallut und Michael Schrenzenmeier. Und Petra Gutzmann. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Pornografie und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ich bin nicht normal, ich bin anders. Montagnacht sind wir wieder da. Dann wieder mit einer offenen Talkshow, mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und freue mich auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin, ciao und bye bye.